Hör zu und sprich nach. Guten Morgen, Benno. Alles Gute zum Geburtstag. Hier, dein Geschenk. Was ist das? Rate mal. Ein Computerspiel? Nein. Ein Auto? Nein. Mach auf. Wow, das ist eine Uhr. Die Uhr ist schön. Danke.